Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche, die ja ein bisschen kürzer ist durch den Feiertag gestern. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen auch heute am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, mit einer freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ihr kennt das, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer heute Nacht ist der Jörg und Jörg ist 33. Hallo Jörg. Hallo, grüß dich Jörg. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, erstmal interessant, dich so zu hören. Normalerweise höre ich dich immer nur als Podcast und jetzt sprichst du mich direkt an. Sehr gut, sehr gut. Ja. Hallo, grüß dich. Ja, ja, ich rufe an. Ich will dir einfach nur erzählen, dass wir im Moment sehr beschäftigt sind, Tag wie Nacht, meine Frau und ich, weil wir so ein kleines Findlingskids haben und das aufziehen und wieder. Ein Kind? Ein Kids. Ein Kids? Ein Findlingskids. Ja, richtig, ganz genau. Ich bin Du bist Jäger. Ja, ja, ich bin Jäger, genau. Und am Samstag, als der NRW-Tag hier in Detmold war, hat mich spätabends ein Jäger angerufen, dem ein Kids gebracht wurde. Und da wir letztes Jahr schon mal ein Kids hatten, wurde ich bei der Rehkitzhilfe, wurde da registriert. Und dann haben die mich angerufen, ob wir das aufnehmen können. Und dann haben wir uns spontan entschlossen und haben gesagt, ja, okay, das machen wir. Und wie alt ist dieses Rehkitz? Ja, eine Geburtsurkunde hat es nicht. Aber wir schätzen so nach dem Gewicht und nach der Färbung der Decke, dass es ungefähr 5-6 Tage alt ist. Ich sehe gerade hier auf meinem Bildschirm, wir können es im Fernsehen auch einblenden. Wir haben ein Foto hier. Ist das süß? Ist das süß? Das möchte man nicht in die Bratpfanne legen. Ja, und das ist eben so ein bisschen das Problem. Vielleicht auch mit dem Grund, warum ich angerufen habe. Ja. Das Problem war nämlich folgendes, dass eben dieses Rehkitz angeblich hinter Kindern hergelaufen ist. Ja. Und dass die besorgten Eltern die Polizei angerufen haben und haben gesagt, ja, hier läuft ein Rehkitz hinterher, was machen wir damit? Mhm. Polizei dann natürlich auch ratlos. Was wird wohl passiert sein, die ganz, ganz oft zu dieser Zeit in Deutschland, die Kinder werden irgendwo gespielt haben, werden das Kids gefunden haben, haben damit gespielt und dann kam die Panik und wussten nicht mehr, was sie damit machen sollen. Ja. Weil die Ricke dann das Kids auch nicht mehr annimmt. Ja, ja, ja. Ja? Ach so, du meinst sogar die Ursache, dass die Mutter sich von dem Kind, von dem Kleinen getrennt hat, sind die Kinder. Nein, nein, die Ursache, warum die Ricke das Kids ablegt, ist einfach, um das Kids nicht in Gefahr zu bringen. Also die Ricke legt das Kids ab und kommt immer nur zum Säugen vorbei. Ja. Und wenn dann aber irgendwie spielende Kinder oder Wanderer so ein Kids finden und fassen das an, dann nimmt es das Geruch, den Geruch an und dann nimmt es die Mutter nicht mehr an. Wie viel Mal müsst ihr jetzt in der Nacht auf, um dieses kleine, süße, kleine Riechen zu nähren? Ja, das kommt immer auf die Aufnahmemenge an. Also man sagt eigentlich, alle 2,5 Stunden solltest du um die 150 Milliliter Biestmilch trinken. Ach du lieber Gott, ja, das ist ja eine Nachtruhe dann. Ja, aber wenn es das nicht im Mal aufnimmt, dann muss man halt jede Stunde machen. Ne? Ach, also man muss irgendwie versuchen, dass es diese Menge aufnimmt. Und wenn ihr das nun mal ein bisschen verpennt, quietscht oder schreit so ein kleines Reh auch? Ja, das fiebt. Es fiebt. Weil es dann Hunger hat. Und wo ist es denn bei euch? Wo wohnt's? Wo liegt es? Wo schläft's? Also wir wohnen hier ziemlich ländlich und haben da die Möglichkeit, also am Tag ist es draußen bei uns im Garten, dann haben wir da noch so eine eingezäunte Wildwiese drumherum, da kann das Auto draußen rumlaufen, abends, nachts ist es beim Hund im Büro. Beim Hund? Ja, ja, genau. Und die beiden verstehen sich auch? Ja, perfekt sogar. Er ist ein Rüde und findet das aber ganz toll und hat das Kids echt gut angenommen und das ist auch für das Kids sehr wichtig, ne? Weil Mensch und Tier ist so eine Sache, aber Tier und dann, ne, das passt dann doch noch besser. Das heißt, das Kids denkt vielleicht, das ist sein Papa. Ja, Papa wohl eher nicht. Ja, ja, irgendwie so. Ich glaube, so denken die nicht, aber auf jeden Fall, ich glaube eher so Mutterersatz. Ja, ne? Ja, natürlich. Weil das oft die viel leckt und so. Das geht schon richtig gut. So, das ist natürlich eine ganz tolle, ideelle Arbeit, die ihr da jetzt leistet. Finde ich toll. Manchmal werden ja die Jäger leider mal ein bisschen falsch gesehen oder viele wollen die anders sehen. Also die Aufgabe besteht halt auch in sowas, ne? Die besteht auch in sowas. So, jetzt wird das kleine Kids. Wie lange wird das bei euch sein? Ungefähr? Ja, wir werden sehen. Ich denke so ein Dreivierteljahr. Dreivierteljahr. Und dann wird es wahrscheinlich ausgewildert, ne? Oder? Wie? Dann wird es ausgewildert, ja. Ja, klar. Ja, aber dann, du bist Jäger. Stell dir mal vor, irgendwann hast du dieses Reh dann vor deiner Flinte. Kannst du darauf schießen? Nein. Ja, böse Zungen würden jetzt behaupten, vielleicht wir züchten unser Wild, damit wir schießen können. Das oder so. Ist natürlich nicht so. Also primär geht es jetzt erstmal darum, diesem kleinen Geschöpf zu helfen. Und ich habe da eine relativ gesunde Einstellung zu. Ich werde gar nicht genau wissen, welches ist. Und vielleicht wird das irgendwann mal erlegt werden. Vielleicht nicht von mir, vielleicht von jemand anders, aber man darf das Tier dann nicht zu vermenschlichen. Das ist ja schon interessant. Ich merke schon, dass du ein sehr tierliebender Mensch bist. Und du mit Herzblut auch jetzt an diesem kleinen Tier dran bist. Wie bringst du es dann übers Herz, ein Tier, vielleicht sogar ein stattliches, stolzes Tier, zu schießen? Das kann ich dir eigentlich ganz gut sagen und ganz gut erklären. Also ich esse Fleisch und das mache ich sehr bewusst. Mhm. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass man dafür ein Tier töten muss. Mhm. Ich habe mich damit auch sehr auseinandergesetzt und bin einfach der Meinung, dass ein Wildtier, also wir Menschen nehmen uns ja raus, dass wir sagen, okay, wir töten Tiere, um uns zu ernähren. Ich meine, du hast uns allen voraus, die wir Fleisch essen und immer so reden, ach, so ein armes Tier, das kann man doch nicht erschießen. Mhm. Du schießt wenigstens das Tier selbst, das du isst. Wir alle sonst nicht. Das will ich behaupten und ich bin auch ganz, ganz sicher der Meinung, und das ist auch so, auch wenn Tierschützer sagen, das wird vielleicht nicht so sein. Ich sag mal, ein Tier, was in der Massentierhaltung aufgezogen wird, gemästet wird, um in kürzester Zeit für die Schlachtung reif zu sein, hat nicht ansatzweise, aber das hat überhaupt gar kein Leben. Ne? Mhm. Und ein Wildtier, wenn es wirklich sauber alles gemacht wird, dann ist das eine andere Sache. Dennoch, nochmal die Frage, wenn du vor so einem tollen Tier stehst, einem Hirsch beispielsweise, einem ganz prächtigen Kerl, tut es dir nicht dann doch leid, wenn du schießt? Also da ich als Jäger überhaupt nicht Trophäen denkend jage, sondern ich einfach weiß, dass Wild bewirtschaftet werden muss, weil es einfach vernünftig ist, habe ich dann natürlich, klar, tut mir das Tier an sich leid. Aber wenn ich dann schieße, dann ist es aber auch so, dass das wirklich nicht davon mitkriegt. Ist das eigentlich so, das sagen ja immer die Jäger, dass unsere Wälder irgendwie überbevölkert würden von Tieren, weil es keine natürlichen Feinde gibt? Mit den natürlichen Feinden ist das so eine Sache. Also gerade unser Schalenwild, so nennt man zum Beispiel Rehwild, Schwarzwild, Rotwild, Dammwild, und gerade extrem am Schwarzwild oder bei den Wildschweinen, ist halt einfach so, dass es Kulturnachfolger sind. Und die haben immer mehr Esungsangebot, also Nahrungsangebot. Und durch den Klimawandel, dadurch, dass die Winter immer milder sind, ist diese natürliche Auslese nicht da. Ja, und wir haben keine, und wir haben keine Bären, wir haben keine Wölfe mehr. Wir haben keine, ist auch ein Grund. Nun könnte man auch wieder sagen, ja, dann siedeln wir überall Wölfe, Bären und Luchse an. Ist natürlich nicht machbar, weil die riesen zusammenhängende Wälder haben. Natürlich. Auch, bei unserer zersiedelten Landschaft geht das nicht. Ne? Und da müssen sie schon bewirtschaftet werden. Also das ist auf jeden Fall so, das ist ganz klar. Wie heißt denn das kleine süße Ding? Ja, da haben wir noch keinen Namen für. Wir haben eigentlich gedacht, ist es ein Bockitz. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn unsere Zuschauer vielleicht einen Namen vorschlagen? Das wäre okay. Ich bin mit meiner Frau schon am Rätsel, wie wir es nun wirklich letztendlich nennen. Und vielleicht ist das keine schlechte Idee. Es sieht ja wirklich so süß aus. Also, ja, aber bitte nicht sowas wie Bambi und Putzi und so. Sowas nicht. Ne? Es muss schon ein bisschen besser sein. Bitte mailen. Wir sortieren die Interessantesten raus. Und wie wir es da machen, weiß ich auch noch nicht. Dann telefonieren wir nochmal und gucken und einigen uns dann auf... Also ich werde es ja spätestens, ich höre ja seit, was weiß ich, gefühlten 30 Jahren deine Sendung. Und ich mache das eigentlich immer zum Einschlafen, dass ich mir den Podcast vom letzten Tag runterlade. Also ihr könnt jetzt gerne darüber diskutieren. Und ich höre es morgen mit meiner Frau an und dann sprechen wir drüber. Genau, so machen wir das. Und vielleicht, ja. Und dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, sprechen wir beide nochmal, um dann abzustimmen, welchen Namen ihr haben wollt für den Kleinen. Ist ein Männchen, ne? Ist ein Bock jetzt, ja. Ein Bock. Verbleiben wir so, Jörg? Ja, sehr gerne. Also ich bin sehr gespannt, ihr Lieben, auf eure tollen Vorschläge und den Jörg hören wir wieder. Freue ich mich auch drauf. Und ich danke für dein Ohr. Sehr gerne. Jörg, alles Gute. Gut, bis bald. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir machen weiter mit der Sendung, mit der offenen Sendung. Und ich bin verbunden mit Detlef und Detlef ist 49. Hallo, Detlef. Hallo. Detlef, guten Morgen. Was geht's denn bei dir? Ja, meine Lebenspartnerin ist heute Morgen, ist um 20 vor 7 heute Abend verstorben. Deine Lebenspartnerin? Mhm. Mit der du wie lange zusammen warst? Knapp 6 Jahre. Habt ihr zusammen gewohnt? Ja. Ist sie zu Hause gestorben? Nee, im Krankenhaus. Und an was ist sie gestorben? Sie hat 2008 Brustkrebs gehabt. Und jetzt, es fällt mir ganz schwer, Domian. Das glaube ich. 2008 Brustkrebs, das heißt, es gab eine lange, lange Kampfzeit jetzt, bis sie den Kampf verloren hat. Und wir haben im Prinzip letztens eigentlich eine positive Prognose gekriegt. Mhm. Das war 2011. Wir dachten, da wäre alles vorbei. Sie hat die linke Brust, musste ihr abgenommen werden. Mhm. Und haben wir gedacht, da wäre alles vorbei. Mhm. Und jetzt plötzlich von heute auf morgen innerhalb von kürzester Zeit sind Metastasen entstanden. Und wann war das jetzt? Vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten? Ja, das ist jetzt erst 2 Monate her. 3 Monate? Mhm. Und das heißt, da konnte man nichts mehr machen? Nee. Also, die haben im Krankenhaus erst gesagt, wir versuchen es noch mit einer Chemo. Mhm. Und die Prognose wäre auch relativ positiv. Und jetzt ging es innerhalb von ein paar Tagen ganz, ganz rapide abwärts. Das heißt, man ist gar nicht mehr dazu gekommen, noch eine Chemotherapie zu machen? Doch, man hat 2-mal eine Chemotherapie gemacht. Ach so. Ist sie quasi in der Chemotherapie verstorben, während der Chemotherapie? Nee, die haben die Chemotherapie heute Morgen abgebrochen. Mhm. Ich meine jetzt in der Behandlungsphase quasi. Ja, die haben die während der Behandlungsphase abgebrochen. Mhm. Und heute Morgen sind die Palliativ gekommen und... Warst du dabei? Ich war heute Nachmittag war ich dabei für 2-3 Stunden und dann dachte ich auch, es geht dir ganz gut und gestern Nachmittag? Heute. Aber du hast gesagt. Ja, gestern. Gestern. Ja, und dann heute Abend hat mich dann der Arzt angerufen und hat gesagt, 7:20, das gestorben. Ach so, am Abend um 7:20. Daher kam das Missverständnis gerade. Ich verstehe. Das heißt, du warst dann weg aus der Klinik und da ist sie verstorben. Genau. Bist du denn dann nochmal hingefahren? Nee. Warum nicht? Kann ich nicht. Ich möchte so in Erinnerung halt behalten, wie sie war. Und meine, das war sie ja da auch nicht, aber ich konnte halt nicht. Habt ihr denn gemeinsame Freunde? Ja, klar. Habt ihr? War denn heute Abend jetzt schon jemand bei dir und hat sich ein bisschen um dich gekümmert? Ja, meine Schwester. Und ich habe die aber alle weggeschickt. Du wolltest allein sein? Ja. Aber dennoch hat man ja dann doch ein gewisses Bedürfnis zu sprechen. Du rufst ja zum Beispiel jetzt auch hier an. Ja. Weil das ist für mich neutral. Glaubst du denn, dass deine Freundin jetzt auch zum Schluss wusste, wie ernst es ist? War ihr das klar? Ja. Als du heute Nachmittag sie verlassen hast, war sie da noch bei Bewusstsein? Nein. Sie war... Nein. Also sie... Wann hast du sie das letzte Mal bei Bewusstsein erlebt? Vor 4 Tagen. Habt ihr da noch was Verabschiedendes gesprochen? Nee. Ihr wart einfach so zusammen? Ja, ich glaube, wir wussten, wie es ausgeht. Brauchten dann nicht mehr drüber reden. Als sie noch etwas gesünder war, so in den letzten Monaten, habt ihr da über diesen schlimmen Fall gesprochen, was da sein soll? Hat sie bestimmte Wünsche geäußert, was sie gerne möchte danach? Ja. Was sind das für Wünsche? Ja, testamentarische Sachen und das habe ich auch geregelt. Das ist... Hatte sie sich schon über ihre Trauerfeier Gedanken gemacht? Nee. Das nicht? Mm-mm. Wie wirst du es machen? Hast du eine Vorstellung? Weiß ich nicht. Ist noch alles offen? Das ist noch offen und liegt auch zum Teil in der Hand der Schwester und ich kann mich damit auch gar nicht so richtig beschäftigen. Ja, es ist ja jetzt auch wirklich noch, jetzt ist wirklich Schock noch, Schockzustand. Ja. Das ist ja gerade ein paar Stunden her. Ja. Du bist 49 Jahre alt. Wie alt ist deine Freundin geworden? 51. Sechs Jahre zusammen. Knapp sechs Jahre. Also im August wären wir sechs Jahre zusammen gewesen. War das eine gute Zeit? Ja, eine schwierige Zeit. 2008, wir sind seit 2006 zusammen. War das eine schwierige Zeit wegen der Erkrankung oder weil ihr auch manchmal Probleme miteinander hattet? Nee, wir hatten keine Probleme. Keine Probleme, also wegen der Erkrankung war es dann sehr schwierig. Ja, das war immer wieder schwierig, aber... Jetzt ist ein großes Loch aufgegangen vor dir. Und ja, ich weiß auch nicht mehr, ich kann auch nicht mehr. Ich selber bin seit 2011 erkrankt an Depressionen und... Bist du denn in Behandlung? Ja, ich bin. Ja. Dann wäre es sicherlich sehr gut, wenn du jetzt gerade in dieser extremen Zeit, wenn du schnell morgen versuchen würdest, einen Termin bei deinem Arzt zu bekommen. Dass der jetzt gerade vielleicht in dieser Ausnahmezeit, in dem Ausnahmezustand dich noch anders behandelt oder dir noch andere Medikamente gibt. Naja, schaden kann es ja nichts, ein Gespräch mit ihm zu führen. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du sie so in Erinnerung behalten möchtest, wie du sie zuletzt gesehen hast. Wie ich sie zuletzt in Erinnerung habe, nicht wie ich sie heute gesehen habe, mit Sicherheit ach so, nicht. Ach so, weil heute war es ein... Da hat sie ja nur noch tief geatmet. Und hat sich gequält. Ja, eigentlich schon. Ich glaube schon, Detlef, wenn du an Depressionen erkrankt bist, das ist ja nun ein schweres Krankheitsbild. Ja. Und wenn man dann so einen Schicksalsschlag erteilt bekommt, dass die Freundin stirbt, die Partnerin stirbt, ist das ja noch viel schwieriger zu verkraften als für einen gesunden Mensch. Ich weiß. Weißt du, ich möchte gerne, dass dich gerade auch was diese Frage anbelangt, soll ich zu meinem Arzt gehen, soll ich nicht gehen, wann soll ich gehen, dass meine Psychologin dich jetzt da noch berät, was du am besten machen könntest. Okay. Ja. So. Des Weiteren wünsche ich dir sehr viel Kraft für die nächste Zeit. Das wirst du brauchen. Ja, ich weiß. Und vielleicht, du kannst es dir überlegen, vielleicht wirst du morgen, übermorgen anders denken. Vielleicht willst du sie ja vielleicht doch nochmal sehen. Das kann man ja. Man kann ja bei einem Bestatter auch nochmal einen Besuch machen. Aber lass dich da wirklich leiten von deinem Gefühl. Wenn du meinst, nein, ich will sie so in Erinnerung behalten, dann ist das auch gut. Man muss das nicht unbedingt machen. Ja. Lieber Detlef, leg bitte auf und du wirst angerufen von Sabine, die ist heute Nacht hier meine Psychologin. Ich danke dir. Viel Kraft und es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ja, danke. Alles Gute, tschüss. Okay, tschüss. Und schon geht es weiter mit Sarah. Sarah ist 21. Hallo Sarah. Hallo. Hallo Sarah. Um was geht's bei dir? Und zwar, es geht um eine Eifersucht. Du bist also eine eifersüchtige junge Frau. Eine eifersüchtige junge Ehefrau. Eine junge Ehefrau, eine sehr eifersüchtige junge Ehefrau. Ja. Hat die junge Ehefrau denn auch Grund, eifersüchtig zu sein? Nee. Also ich weiß ja, dass da nichts ist. Aber das ist einfach, weil ich sozusagen in der Vergangenheit, mir wurde halt von Freunden und alles mögliche immer gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, du bist nichts wert. Wie lange bist du denn jetzt mit deinem Mann zusammen schon? Jetzt 6,5 Jahre. 6,5 Jahre? Mhm. Das ist ja eine lange Zeit. Da warst du mal 15. Ja. Und genau. Und wer hat vorher zu dir gesagt, du kannst nichts, du bist nichts? Und sogenannte Freunde in Anführungszeichen und Familienangehörige haben halt immer gesagt, du bist nichts. Ich muss dazu sagen, ich war früher extrem dick. Also ich hatte mit 16, ich glaube, 220 Kilo. Oh. Ja, und dann, weil ich hatte einfach, ich habe keinen Sinn darin gesehen, abzunehmen, weil ich habe gedacht, die Leute mögen mich sowieso nicht, warum solltest du irgendwas an die ändern? Mhm. Ja, und dann habe ich halt meinen Mann kennengelernt und dann, ja, habe ich halt angefangen mit der Diät. Und klar ist es natürlich dann, gerade wenn man so dick ist, hat man dann super Stimmungsschwankungen und da war meine Eifersucht klar noch schlimmer. Und wie viel wiegst du heute? Jetzt wiege ich nur noch in Anführungszeichen 100 Kilo, also 140 Kilo abgenommen. Ja, da war ein Kompliment. Von 220, sagst du? Ja. Von 220 Kilo für ein 16-jähriges Mädel? Wie, wie groß? Ich bin 1,58. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und dann 100 Kilo runtergegangen. Genau. Du warst noch sehr jung, als du so füllig warst. Ja. Hat sich die Haut wieder angepasst oder musst du irgendwann mal eine OP kriegen? Nee, also die Haut hat sich schon, weil ich auch, ich muss dazu sagen, ich mache sehr, sehr viel Sport. Mhm. Also dieses Bauch, Beine, Po, ne, mit Yoga und halt alles Mögliche, weil ich wollte nie, ich habe auch gesagt zu meinem Mann, selbst wenn das irgendwann mal hängt, ich will keine OP, weil ich habe mir das selbst, ich habe mir das selbst angetan, also muss ich auch damit leben. Ja, also erstmal Respekt, Respekt für deine Disziplin. Ich erahne, was das bedeutet, von 220 runter auf 100 Kilo. Das heißt, du bist eine sehr disziplinierte junge Frau, du hast deine Ernährung voll im Blick wahrscheinlich mittlerweile. Nee, also es ist wirklich schon so, wenn ich nicht drauf achte, also bei mir ist es wirklich so, wenn ich ein Stück Kuchen sehe, habe ich schon 3 Kilo drauf, so nach dem Motto. Also ich muss da wirklich extrem aufpassen. Das heißt, klar, ich esse auch mal Schokolade und ich esse auch mal eine halbe Tüte Chips abends, aber dann gehe ich halt wirklich den Tag danach halt entweder mehrmals laufen. Okay, okay, wenn man so macht, das ist ja auch in Ordnung. Ja. So, jetzt aber zur Eifersucht. Du hast einen Mann, du bist so viele Jahre mit ihm zusammen, der ist wie alt? Der ist jetzt 23. 23. Und du bist wahnsinnig eifersüchtig. Wie zeigt, und du hast keinen Grund zur Eifersucht. Also da gibt es keine andere Affäre und du bist dir sehr sicher, dass da keine andere Frau im Spiel ist. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Wie zeigt sich denn deine Eifersucht? Beispielsweise, er sagt jetzt mal als Beispiel, er geht in die Stadt, holt das und das. Und ich weiß halt so, das Geschäft ist da und er braucht halt eine Stunde, so nach dem Motto. Und ist dann halt nach 2 Stunden immer noch nicht da. Mhm. Dann meckere ich erstmal und mache ihm total die Szene. Und dann kommt ihm nachher dann raus, er war noch beim Blumenladen, hat einen Blumen gekauft oder hat mir irgendwo Pralinen gekauft. Mhm. Und dann habe ich ihm aber schon so eine reingedrückt. Und hast schlechte Stimmung gemacht? Für nichts und wieder nichts. Für nichts und wieder nichts. Schnüffelst genau. Du in seinem Mobiltelefon oder im PC rum? Ja. Ja? Ja. Weiß er das? Ja, das weiß er. Also er hat mir auch alle seine Passwörter gegeben, weil er gesagt hat, wenn ich nicht rumschnüffeln würde, würde ich, ich glaube, dann würde, also er meinte, dann würde ich platzen vor Eifersucht. Mhm. Aber er hat gesagt, er hat nichts zu verbergen, ich kann gucken, das müssen die Augen rausfallen, so nach dem Motto. Mhm. Ja. Wie oft streitet ihr wegen der Eifersucht? Ja, 3-4 Mal die Woche. 3-4 Mal die Woche, das ist schon viel. Ja. Und geht's dann heftig zur Sache? Ja, weil ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, ich streite mich sehr, sehr gerne. Mhm. Und ich kann dann auch nicht aufhören. Dann ist es wieder für einen Moment gut und dann klingelt schon wieder sein Handy und dann denke ich schon wieder, aha. Ich zucke gerade zusammen. Du sagst, ich streite mich sehr, sehr gerne. Das habe ich noch nie gehört. Wie kann man sich denn gerne streiten? Ich finde Streit immer schrecklich und Stress. Ja, also jetzt nicht dieses Streit, danach redet man nicht mehr miteinander, sondern einfach mal dieses dich auf Deutsch stark auskotzen. Mhm. Was halt einem alles nicht passt, was muss halt dann, ich bin halt nicht so ein Mensch, der das irgendwie wochenlang in mich reinfrisst und dann an einem Tag alles explodiert. Mhm. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann sage ich das sofort. Okay, also wir halten fest, 3-4 Mal in der Woche wegen vermeintlicher Eifer, wegen Eifersucht, nicht vermeintlich, wegen Eifersucht und wegen Dinge, die gar nicht vorhanden sind, weil die Hirngespinste sind. Genau. Weil ich bin halt so, weil mir haben halt immer Leute gesagt, ich bin nichts wert, aus mir kann niemals was werden. Und dann hat man gerade, wenn das so, das hat angefangen, ich glaube, da war es 12. Und das hat sich, glaube ich, so reingefressen in mich, dass ich einfach denke... Pass auf, Sarah, ich will dir was sagen. Mhm. Ich verstehe das, was du sagst. Aber man darf sich nicht auf seinen schlechten Erlebnissen, die man früher mal gehabt hat, ausruhen. Das ist eine Weile, kannst du mir das so erklären. Aber ab einem bestimmten Punkt verlange ich von dir... auch in diesem Bereich Disziplin. Du kannst es. Du bist ja eine disziplinierte Frau. Das hast du mir ja gerade erklärt mit deinem. Ja. So. Und hier geht es um dein Glück, um deine Liebe, um deinen guten Typ, der offensichtlich wirklich keine andere Frau im Sinn hat. Ja. Und wenn du dich, man kann sich, genau wie beim Essen, kann man sich gehen lassen und man frisst alles und es wird fett. Genau. So, und so kann man sich bei Eifersucht kann man sich auch gehen lassen und man streitet und streitet und macht immer mehr kaputt und immer mehr kaputt und verliert dabei. Ja. So, man kann in beiden Bereichen kann man selbst auch an sich die Zügel straff ziehen. Ich weiß, das kann man von heute auf morgen nicht abschalten. Ja, klar. Das ging ja mit dem Essen auch nicht. Da muss man ja auch vorsichtig rangehen. Aber du kannst versuchen, dich zu disziplinieren, was diese Sache anbelangt. Und dich nicht so sehr gehen zu lassen, denn du läufst wirklich Gefahr, dass du dann irgendwann, vielleicht hat dein toller Freund und Mann auch irgendwann die Faxen dicke und sagt, es langt mir. Ich gucke mich wirklich in einen anderen um. Ja. Das hat bei mir klar. Ich weiß, dass es wirklich kurz vor 12 ist und dass ich dabei bin, mit meiner Eifersucht meine Ehe kaputt zu machen. Sagst du selbst? Ja, es ist einfach so. Mhm. Ich bin jetzt nicht so naiv und sage, ja, okay, komm, ich bin eifersüchtig, das wird schon wieder. Ich muss aber dazu sagen, es sind noch andere Probleme, die halt auch alles aufeinander kommen. Mhm. Und ich bin zu doof, leider Gottes, und lasse es dann halt immer an meinem Mann aus. Statt irgendwie zu sagen, keine Ahnung, ich mache mal Therapie oder ich gehe zu einem Seelsorger oder irgendwie sowas. Mhm. Sag mir nur, wir brauchen es ja gar nicht vertiefen. Was sind noch so als Stichworte, was sind noch so andere Punkte, die auch noch dazukommen? Ärger in der Familie, obdachloser Bruder. Mhm. Was gibt's noch? Ja. Wie ist deine Arbeitssituation? Die ist super. Die ist super. Was machst du beruflich? Ich bin Einzelhandelskauffrau. Ah ja, okay. Alles im grünen Bereich. Ja, alles im grünen Bereich. Aber sag mal, wenn du das schon so sagst, das heißt, da sind mehrere Baustellen, die dich beuteln. Ne, so ja. Kann man sagen. Ja. Ich finde immer als ersten Schritt sollte man versuchen, es alleine zu lösen. Ich sage auch immer ja hier in der Sendung auch, dass man nicht immer wegen jeder Geschichte zum Psychologen rennen muss. Mhm. Wenn man aber das Gefühl hat, man schafft es nicht mehr, wenn man sagt, ich kann nicht mehr, da sind so viele Sachen und ich werde einfach nicht Herr über mich selbst, dann ist es auch legitim, zu einem Therapeuten zu gehen. Dann mach es doch. Ja, es ist wirklich im Moment so, dass ich habe einfach manchmal Tage, wenn ich jetzt zum Beispiel frei habe oder so, ich bleib in der Wohnung, ich gehe gar nicht vor die Tür. Mhm. Ich mache mein Handy aus, ich mache das Fernseher aus, ich mache alles aus und rede mit niemandem tagelang. Mhm. Weil es einfach so viele Probleme sind, wo ich auch einfach sage, ich habe jetzt wirklich jahrelang gekämpft und irgendwann kann auch ich nicht mehr. Finde ich ein heftiges Warnzeichen, muss ich ja ehrlich sagen. Ja. Ich finde, du musst zu einem Therapeuten, du musst etwas unternehmen. Du musst einen Schritt nach außen machen. Jetzt wird dich meine Psychologin, die Sabine, anrufen und dir erklären, was für eine Art von Therapie vielleicht für dich am günstigsten ist und wie du es organisierst und einfädelst. Okay. Mach es. Du kannst nur gewinnen, wenn du merkst, das bringt mit dem Psychiater oder dem Therapeuten nichts, kannst du gehen. Man ist ja frei, man muss es ja nicht machen. Ne? Ja. Also ich sag dir vielleicht als Tipp noch, du musst zu der Person, zu der du gehst, wirklich eine Chemie haben. Du musst ein gutes Gefühl haben. Wenn du merkst, da sitzt irgendeiner, der quasselt dir die Ohren ab oder der fragt doofe Fragen, dann bist du da an der falschen Stelle. Dann musst du gehen. Ja. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Mhm. Sarah, du legst auf. Wir melden uns gleich wieder. Gut, okay. Alles Schönen Gute. Abend wünsche ich dir noch. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.28 Uhr. Und jetzt möchte ich euch gerne hinweisen auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema Körpersäfte. Und ich möchte mich sehr gerne mit euch rund um dieses Thema Körpersäfte unterhalten. Was sind Körpersäfte? Körpersäfte sind Schweiß, Blut, Tränen, Urin, eventuell auch Magensäure, eine ganze Menge anderer Sachen auch noch. Was habt ihr oder welche Geschichten habt ihr mit Körpersäften, mit Blut, mit Tränen, mit Urin oder was auch immer erlebt? Dramatische Geschichten, traurige Geschichten, vielleicht schöne Geschichten auch. Rund um das Thema Körpersäfte, da dreht sich die Sendung morgen. Ihr könnt gerne mailen, die ganze Nacht natürlich immer, domian@wdr.de, Stichwort Körpersäfte. Oder ihr ruft morgen ab 0 Uhr an, unter der bekannten Nummer, gerne auch während der Sendung. Thema morgen, Körpersäfte. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir morgen erzählen werdet zu diesem Thema. So, freie Themennacht, weiter jetzt mit Michael. Michael ist 49. Hallo Michael. Ja, guten Tag Domian. Michael, um was geht's bei dir? Ja, ich habe, ich wohne jetzt das 21. Jahr auf 10 Quadratmetern, kann man sagen, hab dadurch Stopp. Quasi... Stopp, ich hab mich, du lebst seit 21 Jahren? Ja, ich hab's nicht verstanden. Naja, auf 10 Quadratmeter. Seit 21 Jahren auf 10 Quadratmeter? Ja, es sind gut 10 Quadratmeter. Das ist ein Mikroapartment. Heute nennt man das so, früher war es einfach so 10 Quadratmeter. Ja, 10. Das ist mein erstes. Ich überlege gerade, 10 Quadratmeter ist wirklich sehr, sehr klein. Was passt da? Ja, natürlich, sehr gerade groß. Ja, was passt da rein? Da passt mein Doppelbett rein. Oder liege ich jetzt zuerst nur drauf? Also ich habe ein Temperament entwickelt, oder das hatte ich schon vorher, dass ich sehr kreativ bin, als Erfinder mich verstehe oder möchte gern Künstler oder sonst was. Und Sachen anschleppe, die ich dann natürlich nicht kaufen muss im Baumarkt, weil es wirklich gut geeignet ist mit Leben in einer Luxusgesellschaft, steht alles draußen. Es ist voll geworden. Du musst mal ein bisschen deutlicher sprechen, sonst verstehe ich das nicht. Also die Frage war, was ist da drin? Dein Doppelbett, das wird auch nicht so riesengroß sein. Was ist noch in diesem kleinen Raum? Kleinkram, angeschlepptes Zeug, ein Patchwork an verschiedenen Himmelsrichtungen, Gedanken, kreativen, halb zu Wege gebrachten, entstandenen Projekten. Es ist voll eine Mischung aus einem Atelier, einer Werkstatt, einem Wohnraum. Also eine riesen Rumpelkammer. Eine Mischung. Eine Rumpelkammer ist Messi-artig, aber ich würde widersprechen. Kochst du auch noch in diesem kleinen Raum? Ich bin erfinderisch und ich koche in einem Schnellkochtopf. Da würde normalerweise alles anbrennen, wenn man nicht ganz schnell umrührt. Und dann mache ich es sauber und trinke den Rest. Also es ist dann Spülwasser offiziell gesehen, aber das trinke ich dann noch. Und das ist aber nur dann. Dann ist es halt sauber. Mit so einem Zewa mache ich es sauber. Ich verstehe dich nicht so gut. Also du bereitest dein Essen in diesem kleinen Zimmer zu, in diesen 10 Quadratmetern. Zum Beispiel. Es gibt keine separate Küche dazu. Gibt es, aber da gehe ich nicht hin. Und der Punkt ist der, ich habe noch so eine zwangsneurotische Ader schon immer, seitdem ich klein bin, dass ich Wiederholungszwänge habe oder sind, also es war auch mal weg, als ich mich verliebt hatte oder so. Und es ist aber so, dass ich Wiederholungszwänge habe und dadurch ein Schonverhalten, wenn ich aufräumen will, werde ich dran hindern, weil ich manchmal den Karton dann 10-mal runterholen muss oder was weiß ich, ich halte fest. Da ist ein Mann auf 10 Quadratmeter, auf diesen 10 Quadratmeter lebt er seit 21 Jahren. Genau. Diese 10 Quadratmeter sind rappelvoll mit allem Kram. Absolut. Wenn ich da reinkäme, kriegte ich wahrscheinlich einen Schlag. Es ist ein Monster. Okay. So, ja. Dann besteht aber diese Wohnung noch aus einer kleinen Küche, die du kaum betrittst und die ist relativ leer. Stimmt das? Die teilt man sich, das ist eine Küche, die im Flur ist, eine sogenannte Teeküche, es gehört aber nicht zu meinem eigenen Raum. Also wie so ein, was ich habe, ist eigentlich nur dieses Mikroapartment und da ist eine Duschzelle mit drin, also so gesehen sind es 11,5 Quadratmeter, aber das eigentliche sind 10 Quadratmeter. Okay, die Duschzelle gehört noch zu deiner Wohnung und diese Küche nicht mehr. Ist aber auch alles voll. Und die alles voll. Ist auch alles voll, okay. Die Küche, die ist dann für andere auch mit, und die benutzt ihr gar nicht groß. Genau. So, jetzt Frage, warum lebt Michael, der 49 Jahre alt ist, jetzt so lange in diesem Loch, sag ich mal, despektierlich? Frage ich mich teilweise auch. Gut, es ist günstig. Was zahlst du denn zentral da? Ich habe angefangen mit D-Mark? Nee, Moment, 330 D-Mark. Und jetzt sind es 330 D-Mark und jetzt sind es 235. Warum? Bist du berufstätig? Ich bin nicht berufstätig. Ich habe Grundsicherung, ich habe mal Gymnastiklehrer gelernt, habe das aber nie richtig ausgeübt. Und wenn ich anfange zu arbeiten, ist das so, als wenn Mr. Bean anfängt, oder Stan Laurel und Oliver Hardy, also ist eher kontraproduktiv und man wird sich bei mir schnell bedanken. Ist zumindest meine Erfahrung. Ich würde woanders hingehören, was schwer zu finden ist. Du bist, ich muss dich unterbrechen. Du hast gerade ja das Stichwort auch gesagt, du hast eine Zwangserkrankung. Ja, genau, das habe ich. Ist diese Zwangserkrankung vielleicht auch Ursache für alles? Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber es ist nun mal, wie soll ich sagen, auch so tief wie mit wahrscheinlich drin, dass ich hatte eines versucht, seitdem ich 12 bin oder so, und oder man hat es mit mir. Und es ist aber so, dass ich da letztendlich auch ein bisschen eine Chance von sie, weil ich kreativ dadurch bin. Oder sagen wir mal, es ist eine Mischung. Es hat sich entwickelt in diese Wiederholungszwänge, es war aber auch vorher einfach. Also wenn ich unterbreche, sonst kommen wir gar nicht weiter. Ja, selbstverständlich. Das heißt, du siehst in dieser Zwangserkrankung eine gewisse Chance, weil du dadurch auch künstlerisch arbeiten kannst. Ja, es ist ja manchmal so, also ich sag mal, es hat alles eine Kehrseite und ich habe dadurch natürlich auch manchmal, wenn ich Wiederholungen habe, ich war zum Beispiel neulich in einem Park und ich musste an einen Baum und das Problem ist, ich habe überall meine Wiederholungen und sogar wenn ich dann am Baum stehe und wieder einpacke alles, darf ich nicht auffallen, da hält sie mich hinter so einen Siedenstreu, weil ich das 10-mal machen muss, 5-mal, weil ich dabei an was denke und dann manchmal kann ich das nicht. Moment, wir wollen es ja verstehen, denn wir verstehen dich nicht so gut. Du bist draußen an einem Baum. Was machst du an einem Baum? Pipi. Ach, Pipi, ach so. Zum Beispiel. Verstehe. Das ist eine von denen. Kann aber auch im Supermarkt am Regal sein, dass ich 10-mal irgendwas raushole. Wieder. Ich habe mal früher, das war sogar in den 80ern, Sachen im Supermarkt am nächsten Tag wieder mit Plastik hingebaut, um das wieder ins Regal zu stellen. Hat zum Glück keiner gemerkt, sonst hätte er mich für einen Dieb gehalten, um es dann wieder rauszunehmen. Klingt ja für mich schon hochpathologisch, also krankhaft, hochkrankhaft. Zwischendurch war es aber weg. Ich habe mich mit 30 das erste Mal geküsst, Domian, und alles ist anders bei mir so ein bisschen. Und das Zimmer habe ich, weil das für mich so eine erste Oase war. Mhm. Und da habe ich mich auch das erste Mal geküsst oder sowas. Das sage ich jetzt einfach dazu, weil es zu meinem Biografischen gehört. Du sagst, du hast dich zum ersten Mal geküsst? Also nee, ich habe mich mit jemand anderem. Also ich bin Hete, aber... Ich verstehe, du hast jemanden geküsst, ja. Okay. Aber gutes Stichwort, gibt es Partnerschaften? Ja eben, also das ist auch selten. Ich habe jetzt quasi in diesem Jahrtausend dann auch... zweimal ein bisschen so eine Liaison gehabt. Also ich will auch nicht meckern, weil ich habe kein Liebeskummer, ich habe keine Eifersucht, keine Alimente. Also ich sehe mal so auch ein bisschen die Tugend, das Positive darin, ne? Muss man ja auch, ich meine, ich will nicht betrübt sein, ich nehme jeden Tag grünen Tee, um meine Stimmung aufzählen. Das heißt, du bist du lebst bizarre, so für uns Normalos, sag ich mal, wie du es sagst. Ja, nehme aber keine Drogen, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Wollte ich jetzt weiter fragen, fühlst du dich denn wohl, so wie du lebst? Ich würde gerne 500 Jahre leben, weil dann hätte ich vielleicht noch eine Chance, das alles zu machen, was ich habe. Ich habe mal immer alles in Zetteln aufgeschrieben, 30.000 Zettel habe ich aufgeschrieben, so kleine Aufkleberzettel, Zweckformzettel. Und da habe ich alles notiert, philosophische Betrachtungen oder T-Shirt-Sprüche, all meine Erfindungen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass du nicht 500 Jahre alt wirst. Das landet mir in der Tonne wahrscheinlich alles. Wie wäre es denn, wenn du mal, ich gehe mal davon aus, dass du es bisher nicht getan hast, wenn du mal in eine Behandlung zu einem Psychiater gehen würdest? So, es hört sich gut an. Toller Werbespruch, aber leider muss ich sagen, da habe ich zu viel erlebt. Es gibt natürlich einen Lottogewinn in meinem Leben irgendwo und das wäre auch schön, wenn das irgendwann nochmal was würde, aber ich glaube, dass ich es erstmal mich selber therapieren kann. Teilweise sehe ich die Dinge, die ich tue, als eigene Therapie, weil es könnte viel schlimmer sein. Okay, wir halten auch nochmal fest, du hast sowas noch nie gemacht. Du warst noch nie beim Arzt oder bei einem Therapeuten. Seitdem ich 12 bin, war ich bei 20 Adressen. Ach so. Ärzte, Psychologen, die ganze Palette. Das heißt, du willst nicht? Ich nehme an, ich habe ADHS oder Asperger, irgendeine Mischung, keine Ahnung. Ich bin ja auch 49. Beim kleinen Kind, da wird immer noch als reiche Eltern schicken das dahin. Dann wird das diagnostiziert in der Christoph-Donier-Klinik oder so. War ich auch schon mal. Ich höre in alle Himmelsrichtungen. Ne? Und beim Arbeitsamt haben sie mich auch zum Psychiaterin geschickt. Da sagt sie, irgendwas ist mit ihnen, aber ich weiß nicht was. Wenn ich das alles so höre, heißt das eigentlich, Michael ist irgendwie ein schräger Vogel. Der lebt ein sehr unkonventionelles Leben. Aber Zuversicht. Aber eigentlich hat er sich damit arrangiert. Ist das so? Ich versuche es jeden Tag. Ich erfinde mich jeden Tag aufs Neue, weil ich meine Zwangsneurosen sind immer mehr in mentale Dinge übergegangen. Ich denke meine Gedanken wiederholenderweise auch, dass ich zum Beispiel immer wieder so Muster habe, die ich wie so Mantras immer wieder durchdenke. Ich habe in meinem eigenen Gehirn beim Denken negative Werbeunterbrechung quasi, so nenne ich es einfach mal, Werbung stört ja auch, stören mich, die maltraktieren mich. Und das heißt, ehe ich jetzt große Reden jetzt schwinge, ich habe keine Chance, dich nochmal zu einer Therapie zu überreden. Natürlich kann man das versuchen und ich bin auch in gewisser Weise offen dafür. Ich glaube, wenn du an einen richtig guten, fundierten Therapeuten, der vielleicht auch noch zudem auch noch Psychiater ist und wirklich ein sehr erfahrener Mann ist oder Frau ist, dass du eine Chance hättest, dein Leben in eine andere Bahn zu führen. Vielleicht in eine Bahn, die du noch besser findest als das, was jetzt abgeht bei dir. Der Mensch ist ein Träumer, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Das hört sich ganz toll an. Ich weiß es nicht. Kann viel nach hinten losgehen. Natürlich, aber man sollte immer alles versuchen. Ich mache einen Vorschlag, wir machen uns Gedanken und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja klar, dann mal ein kleines Zeitfenster. Ich denke, aber wenn ich Erfolg hätte mit einer meiner Sachen, der Erfindung, hätte ich auch eine Chance. Ja. Ich muss mal gucken, daran glaube ich auch immer. Ne? Okay, aber wir machen, weißt du was, wir machen jetzt mal Schluss und wir melden uns gleich. Natürlich, klar. Okay, okay, Moment, alles Gute. Bis dann, tschüss. Tschüss. Musste ich jetzt immer so ein bisschen zwischengehen, sonst hätte der Michael uns auch bis 3 Uhr was erzählt. Aber das ist halt so. Hier ist Max. Max ist 45. Guten Morgen, Max. Hi, grüß dich. Hallo Max, um was geht's bei dir? Ach Gott, nachdem ich das jetzt vorher gehört habe, geht's mir relativ gut. Aber du hast ein Thema gehabt, weswegen du dich gemeldet hast. Ja, leg mal los. Ja, das ist wohl wahr. Sagen wir es mal so, bei mir sind es zu viele Ideen und Sachen, die ich umsetze. Und ich kann das alles gar nicht mehr handeln. Was setzt du denn um? Ich setze die verschiedensten Ideen um, halt im Marketingbereich. Und da, wo anderen halt irgendwie das Know-how fehlt, das mache ich halt selbst. Das heißt, du bist überlastet? Jein. Du arbeitest bei einer Firma? Nein, ich bin selbstständig. Du bist selbstständig? Ja. Und kriegst so viele Aufträge, dass du es gar nicht schaffst? Ab und zu, das hängt immer von der Saisonlage ab. Ein bisschen mehr Butter bei die Fische, damit ich es verstehe. Ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass ich dich jetzt nur zeitversetzt sehe. Also das ist, dann guck einfach nicht in den Fernseher. Doch, ich gucke gerade in den Fernseher und das ist total ungewöhnlich, weil ich dich ja eigentlich auch schon von der Straße her kenne. Und dann rennt er jetzt rum und jetzt spreche ich mit ihm. Ja. Ja, aber versuch das vielleicht noch ein bisschen zu erklären, den Grund deines Anrufes. Noch so richtig habe ich es nicht verstanden, außer dass du ein überlasteter Typ bist. Nein, also deine Jungs von der Redaktion haben schon einen guten Auftrag gemacht. Aber die haben gesagt, das ist wie ein Roulette, ob ich jetzt drankomme oder nicht. Jetzt bin ich drangekommen, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert damit. Das heißt, glaube ich nicht. Du bist ich lieber irgendeinen anderen dann sprechen. Ach, du möchtest nicht? Nö, ich möchte jetzt nicht. Ach, das ist nur schade. Ja. Ich will dich nicht bedrängen, aber ich meine, was hast du zu verlieren, wenn wir reden? Nein, das ist so eine Sache. Jetzt bin ich in einer Kategorie drin gerade, wo ich eigentlich nicht sein möchte. Und das ist, ja, siehst du, da guckst du so. Ja, ich meine, ich gucke in den Fernseher rein. Was meinst du mit Kategorie? Ja, ich habe halt nicht die 10 Quadratmeter und ich muss es halt nicht einteilen. Vergiss mal den vorhergehenden Anrufer. Das ist in der Sendung immer neues Spiel, neuer Anrufer. Vergiss es, was vorher war. Nein. Aber es ist ja... Gibt es irgendwas Gravierendes in deinem Leben, was du gar nicht so gerne aussprechen möchtest? Das gibt's sicherlich, aber ob ich das jetzt aussprechen möchte... Wie gesagt, deine Redaktion hat einen guten Job gemacht. Mhm. Ich bin gerade ein bisschen zickig. Okay, Max, dann muss ich das auch respektieren und will das auch respektieren. Wenn du jetzt nicht möchtest, dann... Dann gib lieber noch jemand anderen eine Chance. Genau. Also dann wünsche ich dir, egal was jetzt da los war, trotzdem dir alles Gute und wünsche dir einfach viel Glück. Okay, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ja. Tschüss, Max. Ciao. Zwischendurch vielleicht nochmal kurz unser Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Körpersäfte. Ich möchte gerne mit euch rund um dieses Thema sprechen. Schweiß, Blut, Urin, Tränen, was gibt es nicht alles? Magensäure, Gallensäure, Sperma, was auch immer. Welche Geschichten fallen euch oder welche besonderen Geschichten fallen euch zu einem bestimmten Körpersaft ein? Was habt ihr Schönes, Dramatisches, Schräges, Lustiges, Schlimmes erlebt mit einem von diesen Körperflüssigkeiten? Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann mailt uns domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder gerne auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Thema Körpersäfte. Hier ist Karin, 71, guten Morgen. Guten Morgen, Domia. Guten Morgen, Karin. Hallöchen. Ich hoffe, du willst mit mir sprechen. Ja, natürlich. Das ist schön. Sonst wärst du ja nicht so lange am Telefon so geblieben. Und was geht's denn bei der Karin? Ja, also die Karin, die hat 2004 einen Tumor am rechten Auge operiert bekommen. Ja. Der Befund war schlecht, also es war ein Krebs, Basalium, Hautkrebs, und der war leider schon bis weit hinter die Schläfe gewachsen. Mhm. So. Und der war im Auge oder am Auge? Nein, am Auge. Am Auge. Also am, unter, unteren Augenlid ganz am Ende zur Schläfe hin. Ich hatte immer das Gefühl, als ich ein Steinchen oder irgendwas im Auge habe. Konnte man das von außen nicht sehen, dass da irgendwas schwarz wurde? Oder? Ach, minimal. Man hat das schon gesehen, aber man musste schon Vergrößerung sah. Also wirklich, also nach außen hin. Innen war dann mehr, aber außen hin sah man nicht viel. Naja, also es wurde operiert und wurde dann festgestellt, nachher der Befund war schlecht. Also es war bis weit hin zur Schläfe gewandert. Aber nun heißt es ja, Basalium ist der Hautkrebs, der ganz, ganz selten streut. Wie heißt der? Basalium. Nicht Basilikum. Ich hab's so verstanden, ja. Ich habe das nämlich am Anfang immer gesagt. Also es ist nicht, ich glaube, das Allerschlimmste ist das schwarze Melanom, ne? Das ist ja, das Allerschlimmste. Genau, richtig. Naja, und dann ging das irgendwie weiter. Ich bin meiner Arbeit nachgegangen, alles war wie immer. Ich habe mich auch gar nicht darüber groß erschrocken, muss ich sagen. Ja, dann fingen 2008 fingen Probleme an. Ich hatte Darmprobleme. Habe ich nie gehabt, nie. So. Dann meine Ärztin hat gesagt, boah, der Blutbild, das ist super von Ihnen, gucken Sie sich im Ansehen, blühende Leben. Dann hat sie gesagt, das kann ja möglich sein, aber da unten stimmt was nicht. Naja, das wurde dann nachher so schlimm, also ging ich auf die Toilette, die ganze Toilette war voll Blut. Und wenn ich merkte, ich musste zur Toilette, dann war es schon zu spät. So. Und dann habe ich einfach gesagt, ich rufe jetzt die Krankenkasse an und werde sie melden, wenn sie das nicht mal kontrollieren. Ja. Dann habe ich die Überweisung bekommen, ja, und dann stellte man fest, ich habe ein 8 cm langes Karzinom am Enddarm. Ja, habe ich mir auch nicht weiter darüber erschrocken, ich nahm das an, das war ja nun mal da. Aber es war ja letztendlich, wusste man, wie vorher die Probleme kamen. Ja, und dann fingen die Chemo an, also Voruntersuchungen, der ganze, was da alles dazu, lassen wir mal weg, es geht jetzt schneller. Gab es denn einen, glaubst du, dass es da einen Zusammenhang gab zwischen dem Augentumor und dem Enddarmtumor? Ja, der eine Arzt, der sagt, bestimmt, der hätte gestreut, das wären ja nur 5%, aber die 5% konnte schon darunter sein. Und der andere sagt, nein, auf gar keinen Fall. So, ist egal, er war ja nur da, ob oder nicht, spielte keine Rolle mehr. Na, ja, dann 39 Bestrahlungen. Und beim 36. Mal, da habe ich schon gemerkt, ich hatte Verbrennungen am Steiß. Also man soll heute nicht sagen, wenn so viel bestrahlt wird, dass es keine Nebenwirkungen hat. Das stimmt nicht. Gibt es immer noch. Oh ja, mir sind die gesamten Pflanzen, die ich in der Wohnung hatte, sind mir alle eingegangen. Wie? Das ist kein Witz jetzt. Wie? Weil du das wieder abgestrahlt hast? Ja, ach, wirklich jetzt. Das habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich habe einen kleinen Wellensittich gehabt, mittlerweile ist er tot. Unheimlich anhänglich, immer bei mir. Der kam zu mir, Kopf nach vorne und der war weg. Der ist nicht mehr zu mir gekommen. Das heißt, der Körper hat diese Strahlen gespeichert und dann hast du diese Strahlen in der Wohnung ausgestrahlt. Richtig. Ich habe wirklich einen grünen Daumen schon von anderen Pflanzen aufgepäppelt wieder. Ne? Die sind restlos alle eingegangen, die Pflanzen. Ich konnte machen, was ich wollte, die sind eingegangen. Das ist ja verrückt. Das würde ich gerne mal wissenschaftlich erklärt bekommen, wie das funktioniert. Ja, früher die Bestrahlung, die waren ja nur wirklich schlimm. Da hat ja die Uhr drauf reagiert, als Armband und so weiter. Aber das hat man nicht mehr. Aber ausstrahlen tut man. Also die sollen gar nicht so was erzählen. Mein Arzt hat das nachher auch bestätigt, das stimmt. Wie geht's dir denn heute, Karin? Und nun haben wir 12. Ja, dann machen wir jetzt ganz kurz. Während der Bestrahlung und Chemo, ich habe noch einen Port bekommen, also wo die Chemo drauf angeschlossen wurde, ist ja ein Implantat, was man bekommt. Und währenddessen stellte man noch fest, ich war mittlerweile an Diabetes 2 erkrankt und hatte Herzprobleme, ein stark vergrößertes Herz. So, und dann habe ich gesagt, OP, künstlicher Darmausgang abgestrichen. Zur Hälfte, also 4 Zentimeter waren während der Behandlung, waren zurückgegangen. So, also hat das schon gewirkt. Dann habe ich gesagt, ich werde nicht mehr operiert, ich lasse das so, ich will keinen künstlichen Darm. Man weiß ja auch nicht, ob es gut geht. Da hat der Arzt mir einwandfrei gesagt, er könnte nicht viel garantieren. Da habe ich gesagt, keine OP mehr, nichts aus, Feierabend, Schluss. Ach, das heißt, du hast bewusst die weitere Behandlung eingestellt, weil sie dir zu beschwerlich war? Ja. Und bist volles Risiko gefahren, dass alles schlimmer wird. Ja, und dann wurde mir dann, habe ich gesagt, so klar auf den Tisch. Wir haben von Anfang an gesagt, wir sind ehrlich gegeneinander. Wie lange dauert das? Wie lange habe ich noch? Im höchsten Fall ein halbes Jahr. Wann hat er das gesagt? 2009. 2009 hat er habe ich ja gesagt. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt heute, 2012, im Mai mit dir reden kann. Ja, Und ich wollte noch sagen, ich will allen Mut machen, wir sollen auch nicht immer, wenn Ärzte was sagen, immer direkt glauben. Auf gar keinen Fall. Mhm. Gut aufpassen, auf die Finger gucken. Da hast du völlig recht, Karin. Ja. Gebe ich dir völlig recht, da muss man 10-mal gucken. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch von deinem Fall jetzt nicht ausgehen auf andere, dass andere sagen, ich lasse auch gar nichts mehr machen und mir geht's gut. Kann nein, man auch nein, nicht. Um Gottes Willen, das wollte ich damit auch gar nicht gesagt haben. Genau. Nein. Bei mir sind ja nicht nur die Erkrankungen, ich hatte ja vorher Arthrose, Arthritis, Weichteilrheumatismus, ich habe Schilddrüse, ich habe mehrere Allergien gegen Konservierungsstoffe, Kosmetika, Lebensmittel. Wenn man den ganzen Pool zusammentut zu einem... Hallo? Ach. Hallo? Ja, es ist Karin weggeboren. Das tut mir aber leid. Die nette Karin. Wenn Sie uns im Fernsehen oder im Radio hören sollt, liebe Karin, würde ich mich sehr gerne mit dir unterhalten. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Hoffentlich klappt der nächste. Robby, hallo? Ja, ja. Ich höre was draußen. Hallo, Dominan. Domian heiße ich, nicht Dominan. Entschuldigung. Ja. Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil ich eigentlich froh bin, mal bei dir durchgekommen zu sein. Ja, Robby, 31. Ja, erstmal ein Kompliment für deine Sendung. Ich höre sie jetzt schon seit über 8 Jahren. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja, und ich rufe an wegen folgendes Thema, und zwar, es geht um ein schwerbehindertes Kind. Mhm. Mein Sohn, der ist jetzt 6 Jahre alt. Ja. Und er hat eine Erkrankung, die unbekannt ist. Was ist das für eine Erkrankung? Erzähl mal davon. Also mein Sohn, der hat so eine Art Muskelerkrankung. Die weicht aber von dieser typischen Muskelerkrankung, wie man sie so kennt, dass sie schwächer wird, ab, weil seine Muskeln, die werden Tag für Tag immer stärker. Ach. Ja, und das ist halt... Genau, normalerweise hört man immer, dass Muskeln sich zurückbilden oder verhärten oder so etwas. Und bei deinem Sohn werden die Muskeln immer stärker? Also er wird für Tag immer stärker. Alle Muskeln des Körpers? Also soweit man es sagen kann. Also er ist ziemlich stark für seine Verhältnisse. Er kann zwar nicht laufen oder so, er sitzt im Rollstuhl, mhm, wird auch künstlich ernährt, mhm, weil er kann halt nicht essen. Ist er geistig klar und bei Bewusstsein? Also er ist ein bisschen zurückgeblieben. Also er ist jetzt 6, er ist so auf 2,5-3-Jährigen, ist er vom Verstand her, mhm, jetzt. Er kann nicht essen, sagst du? Nee, er kann nicht essen aufgrund dieser Muskelerkrankung halt. Also die Muskulatur am Mund funktioniert nicht? Auch. Sie funktioniert mäßig. Also er ist nicht so stark ausgebildet, dass sie wie bei uns beim normalen Menschen funktioniert halt. Das heißt, er bekommt eine Magensonde? Hat eine Magensonde? Er hat eine PEC, die nennt sich das im Bauch. Ein was? Eine PEC. Das ist sozusagen ein... Ja, ich weiß. Ja. Ich hab's gehört. Mit dem Stau verbunden ist, dass die Nahrung direkt in den Magen gespritzt wird. Also ein schwerbehinderter Junge, kann man schon so sagen. Wenn ja, 100% schwer mehrfach wird überall. Ja, große Aufmerksamkeit und viel, viel, viel Pflege braucht. Ja, genau. 24 Stunden rund um die Uhr. Das machst du mit deiner Frau zusammen? Ja. Habt ihr noch weitere Kinder? Ja, wir haben noch einen ältesten Sohn. Der ist jetzt 9. Mhm. Gut, er hat auch ist jetzt so ein bisschen Aufmerksamkeitssyndrom. Kann auch sein, dass er eventuell ADHS hat. Mhm. Aber das ist jetzt so eine Sache, da muss man gucken bei ihm. Ja. Im Verhältnis zu dem Kleinen ist das dann ja eine Kleinigkeit, dieses Problem von dem Großen. Ja, das stimmt schon. Mhm. Aber wenn du sagst, lass mich noch fragen zu der Muskelerkrankung, wenn die Muskeln immer stärker werden, wohin führt denn das? Das wissen die Ärzte gar nicht. Wie heißt denn diese Erkrankung? Ja, und sagen sie mal mit Fachausdruck Muskelbrain oder so ähnlich. Also diese Erkrankung kommt selten vor. Also das, was er hat, speziell auf seine Verhältnisse, ist ja eigentlich einzigartig bis jetzt in der Medizinwelt. Mhm. Weil es sind halt genetische Untersuchungen gelaufen und laufen heute auch immer noch und die finden absolut gar nichts. Das heißt, man kann auch nicht über eine Lebenserwartung des Kindes sprechen, denn man weiß gar nichts. Man weiß überhaupt gar nichts. Wie weil die Grunderkrankung unbekannt ist. Mhm. Wie ist denn das jetzt für dich und für euch und auch für eure Familie, wirklich diese schwere Verantwortung zu tragen und diesen schwerbehinderten Jungen täglich zu pflegen und sich um ihn zu kümmern? Also es hakt zwar ziemlich doll zwischendurch an den Nerven, mhm, aber Gut, ich war auch deswegen auch schon mal in psychischer Behandlung gewesen, weil ich halt kurz vom Burnout stande. Mhm. Gehst du auch noch, du gehst wahrscheinlich auch noch arbeiten, nee, mehr oder hauptsächlich? Nein, also meine Frau und ich, wir sind auf der, weil wir momentan sind wir Firmenfänger, weil wir aufgrund der Sache momentan nicht arbeiten gehen können. Ach so, das heißt, ihr seid beide, dann könnt ihr euch um den Jungen kümmern und also um die beiden Kinder. Ja, ja, meine Frau macht das hauptsächlich über Tag und ich mache halt die Nachtschicht bei dem Jungen halt. Als der Kleine vor 6 Jahren geboren wurde, war das da gleich klar, dass er eine schwere Behinderung hat? Nein, also von Anfang an, also bei der zweiten Untersuchung hieß es zuerst auch, es ist ein bisschen schlapp. Mhm. Das müsste man im Auge behalten. 3 Wochen später wird er ins Krankenhaus eingeliefert, angeblich wegen der Lungenentzündung. Und da hat man festgestellt, die Nahrung, die er damals aufgenommen hat, ist in die Lunge gelaufen, zum größten Teil. Und er wäre kurz ist ins Krankenhaus gekommen, um zum Sterben eigentlich in dem Fall. Mhm. Also das hat man uns damals gar nicht gesagt. Mhm. Man muss dazu sagen, der Junge, also mein Sohn, der ist fast schon 3-mal gestorben. Mhm. Meine Frau hat ihn 2-mal schon mal ins Leben zurückgeholt. Aber auf dem Grund halt, aber der Junge hat einen Kampfeswillen, das muss man sagen. Also der möchte und tut alles, was er in seinen Kräften steht, dass er weiterkommt. Das heißt, ihr habt schon den Eindruck, dass er trotz aller Beschwerlichkeiten eine Freude am Leben hat. Ja, das hat er. Das hat er. Also mein Sohn, der steht total auf Elvis Presley. Und wenn man dann so ihn dann auf dem Boden sieht, weil er kann ja, bewegt sich ja durchs Rollen über den Fußboden oder wenn er im Rollstuhl sitzt, so fährt er natürlich. Ach so, auch sonst, wenn er auf dem Boden liegt, dann rollt er sich so. Ja, der rollt sich ja halt, weil auch die Füße halt verkrümmt sind im Spitzfuß, weil er nie gestanden hat in dem Fall. Ja, und dann macht er da die typischen Elvis-Bewegungen auf dem Boden nach und so weiter. Das ist ja süß, das ist ja süß. Ja, ne, und das ist halt so eine Sache. Aber warum ich jetzt bei dir auch anrufe, vielleicht möglich, wenn vielleicht einer von deinen Zuhörern von außen vielleicht sowas Ähnliches schon mal hatte oder so. Mhm. Diese Art von Erkrankung meinst du? Ja, ja, oder halt auf die auch vielleicht, oder man weiß es ja halt nicht, ne? Also die Mediziner von hier in Deutschland, die gehen vom Einzelfall aus. Ja, natürlich, wenn jemand so einen Fall kennt oder vielleicht in der Familie hat, der möge sich gerne bei uns melden und wir stellen den Kontakt zu dir dann her. Was ich dich gerade noch fragen wollte ist, hast du manchmal Sorge, dass deine Beziehung, deine Ehe sehr belastet ist durch die Sorge und Versorgung des Kindes? Also man muss dazu sagen, die ist stärker geworden. Die Beziehung ist stärker geworden? Mhm, also vor der Geburt waren wir noch nicht mal verheiratet. Mhm. Wir sind ja später, haben wir erst geheiratet. Mhm. Aber meine Frau und ich, wir sind ein eingefleischtes Team. Das ist ja gut. Das ist ja toll. Weil wir von der Familie außerhalb keine Hilfen haben. Keine Hilfen? Nee, nee. Die kommen nur mal gut, wenn es schön und gut ist. Mhm. Aber wenn mein Sohn dann mal am Überwachungsgerät liegen muss, weil er muss ja zwischendurch am Überwachungsgerät liegen, dass die Atmung kontrolliert wird und so weiter. Mhm. Das kommt auch dann hinzu. Ja, ja, und wenn der dann mal piept oder so, ne, passiert ja schon mal, da kriege ich einen Herzinfarkt. Sagen die Leute dann. Ja, ja. Und wollen damit gar nichts zu tun haben. Nö. Ja, so sind die Menschen. Aber vorher immer große Reden schwingen damals. Ja, ja, ja, ja, genau. Aber du hast ja gerade gesagt, dennoch hattest du auch schon psychische Probleme und warst sehr belastet. Was belastet dich am meisten? Ja, eigentlich ist es eigentlich nur die Gesellschaft von außen, die halt dann kommt, guck dir die Sozialschmarotzer an und so weiter. Die leben von unseren Kosten, obwohl die gar nicht wissen, was wir hier tagtäglich tun. Das ist ja interessant und das ist ja eine sehr traurige Aussage, die du machst. Es geht nicht darum, dass dich die Pflege deines Sohnes so sehr belastet, sondern die Reaktion von außen, dass die Leute das nicht respektieren und ernst nehmen, in welcher Verantwortung ihr steht und was für ein Leben ihr führt. Gut, vom Arbeitsamt her, die muss man sagen, die haben vollstes Verständnis dafür. Die haben gesagt, kein Problem, ihr steht momentan nicht zur Verfügung. Mhm. Gut, wenn der Sohn jetzt, der wird jetzt nach dem Sommer in die Schule gehen, dann wird es auch wieder so weit sein, dass ich halt wieder auf Teilzeit tagsüber auch arbeiten gehen werde. Wird es gehen? Kann er in eine Behindertenschule gehen? Geht das also überhaupt? Also da haben wir eine super Schule gefunden, die wirklich vollkommen eingerichtet ist mit allen. Ah ja. War auch ein langer Kampf. Robby, das glaube ich, dass das alles viele Kämpfe sind wahrscheinlich, die ihr da durchstehen müsst. Also, alles Gute und viel Kraft für deine Familie, für deine Frau und für dich und natürlich auch für den Kleinen. Wenn sich bei uns jemand meldet mit einer solchen Erkrankung oder ähnlichen Erkrankung, stellen wir natürlich sehr gerne den Kontakt her. Ich danke dir, Dom. Sehr gerne. Alles Gute, Robby. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Daniel Paulmann. Und wir melden uns morgen pünktlich wieder, hoffe ich pünktlich, mit dem Thema Körpersäfte. Wenn ihr mir zum Thema Körpersäfte etwas erzählen wollt, Schweiß, Urin, Blut, Tränen, was auch immer, Geschichten dazu, dann meldet euch domian@wdr.de oder ruft ab 0 Uhr an oder während der Sendung. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis dahin, ciao.